1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und das heißt unsere Zeit. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute Nacht heißt, in mir täuschen sich alle. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich ständig verstellen, die etwas zu verbergen haben, die von allen falsch eingeschätzt werden. Leute, die eine Rolle spielen, vielleicht auch ein Doppelleben, ein Geheimleben haben. Oder vielleicht auch Leute, die eine schwere Krankheit haben und sich nicht trauen oder aus Rücksichtnahme dieses nicht sagen wollen ihren Angehörigen, den persönlichen Angehörigen gegenüber. Also in mir täuschen sich alle. Ich möchte heute mit Leuten sprechen, die eine Rolle spielen und die vielleicht auch gar nicht so ganz glücklich damit sind. Telefonnummer 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns hier kostenfrei oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Brigitte und Brigitte ist 51. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Hallo Brigitte. Um was genau geht's bei dir zu diesem Thema? Ich lüge fremden Menschen oder meinen Freunden Folgendes vor. Ich sei in Kanada geboren, aufgewachsen, bin dann nach Deutschland gekommen mit 17 Jahren und habe hier Jura studiert. Also ich bin natürlich nicht in Kanada geboren und aufgewachsen. Ich bin im Hohenloischen geboren. Und wo bist du geboren? Wo ist das? Wie bitte? Wo bist du geboren? In Hohenloischen? Hohenlohe, im Hohenloischen. Achso, in Hohenlohe. Achso, mhm. Ja. Jura habe ich auch nicht studiert. Ich habe wohl einen juristischen Beruf ausgeübt, aber das ist alles also nicht der Fall, ja. Und es ist natürlich irrsinnig schwierig, diese Lügen aufrechtzuerhalten, weil man, also verplappern tue ich mich eigentlich nicht. Erzählst du das allen Leuten in deiner Umgebung? Ja. Alle? Also also die meine Familie weiß ja Bescheid, dass das nicht stimmt, ja. Mein Freund logischerweise auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine neue Arbeitsstelle antrete, erzähle ich den Leuten das ja. Warum tust du das? Ist das ja eine kuriose Lügengeschichte? Kanada, Jura studiert? Ja, warum fangen wir mal an mit Kanada an? Warum Kanada? Ich habe mir das, als ich dir da geschrieben habe, habe ich das nochmal überlegt, warum ich das eigentlich gemacht habe. Und ich kann es eigentlich nicht richtig sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe schon als Kind in der Grundschule habe ich behauptet, mein Vater sei ein Indianer. Und so eine Kinderfantasie, weil das ein Wunschdenken ja, von dir wäre. Ja, war es eine Kinderfantasie. Es war ein Wunschdenken. Und genau. Wie lange betreibst du schon diese Lüge? Diese Kanada-Lüge. Ja. Seit 8 Jahren oder 7. Ist Kanada denn so ein Traumland von dir? Nicht unbedingt. Warst du denn schon mal in Kanada? Nein. Nicht mal das? Ich habe mich aber da so schlau gemacht und alles. Ich spreche auch Französisch. In welchem Ort bist du denn in Kanada geboren? In Churchill, Manitoba. Und also wir spielen das jetzt mal gerade. Ich tue mal so, als wüsste ich nicht Bescheid. Ja. Und bin ganz interessiert. Dann würde ich sagen, oh, du bist in Kanada geboren. Ja. Also den Ort wissen wir jetzt schon. Wie kommt denn das, dass du in Kanada geboren wurdest? Ja, da kommt natürlich dann die zweite Lüge, dass mein Vater Franco-Kanadier ist. Also er ist ein Franzose gewesen, gestorben schon, war Franzose, ist nach Kanada ausgewandert. Meine Mutti ist eine Deutsche. Mhm. So. Aber wenn Sie, wir spielen ja weiter jetzt mal, ja. wenn Sie bis zu Ihrem 17. Lebensjahr in Kanada waren, dort aufgewachsen sind, haben Sie ja eigentlich eine große Heimatverbundenheit mit diesem Land. Was mögen Sie so besonders an Kanada? Die Mentalität der Menschen, die Landschaft, die Natur, kann ich auch wunderbar beschreiben. Ach, wo ich du auch ein Fotoalbum. Ich habe praktisch eine zweite Identität, die ich beweisen kann, ja. Hör mal, das ist doch völlig verrückt. Nochmal die Frage, warum? Warum das ganze Konstrukt jetzt, meine ich? Also ich nehme an, ich habe irgendwie einen psychischen Schaden. Blockaden, also Entschuldigung, wenn ich so krass ausdrücke, aber dass ich einfach mit ich, meiner Person, so wie ich bin, mich nicht zu nichts sagen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wenn man es mal böse interpretiert, könnte man auch sagen, du willst dich wichtig machen. Genau, genau. Auch mit dem Jurastudium. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf du hast ja nicht Jura studiert, sondern warst in einem juristischen Beruf. Fachwirt, das ist mittlerer Dienst, also... Also stapelst du da auch höher, ne? Ja, mit dem Jurastudium. Bist du eine reife Frau von 51. Ja. Kommst du dir da nicht ein bisschen blöd vor, wenn du das immer noch so machst? Nee, weil ich das selber mittlerweile angenommen habe oder ja. Aber was sagen denn deine nahen Leute, dein Partner? Die wissen das nicht ganz, die wissen wohl, dass ich da flunker, aber dass es so extrem ist, also... Also dein Partner weiß aber, dass du erzählst, Jura studiert, Kanada? Nein, das weiß er nicht. Ach, das weiß er auch nicht? Das weiß er nicht, nein. Aber das mit Kanada weiß er schon. Und findet er das nicht auch ein bisschen komisch, dass du... Ja, der weiß, dass ich irgendwie ein bisschen spinnig bin und deswegen, wie gesagt, er weiß es nicht in allen Einzelheiten. Aber wenn du so erzählst, also wenn du dich jetzt irgendwo beworben hast in den letzten Jahren. Ja, dann natürlich, um Gottes Willen. Also meine Zeugnisse, die fälsche ich nicht, ja. Nee, oder dann kannst du ja auch nicht sagen, ich habe Jura studiert, dann würden die sagen, ja, ich möchte das Examen sehen. Nein, ich erzähle das ja nicht meinem Chef, ich erzähle das den Kollegen. Also ich Ach so. Schaue schon, dass ich das den richtigen erzählt, ja, dass es nicht auffällt. Aber wie peinlich ist das, wenn das irgendjemand mal rauskriegt? Ja, es ist mir schon passiert, und zwar war ich in einem Forum, in einem Internetforum, und habe dort natürlich auch fleißig Fotos eingestellt und so weiter. Und dann habe ich aber meine Lügengeschichte, da habe ich noch eins draufgesetzt und habe, also jetzt bitte nicht lachen, ja, und habe dann erzählt, ich hätte Krebs und müsste da eben immer mit dem Flugzeug von Churchill, da kommt man nur mit dem Flugzeug weiter. Ich will dir mal sagen, da lache ich nicht drüber, sondern das finde ich richtig doof. Ja, damit macht man keine Scherze. Das andere kann man noch ein bisschen schmunzeln und kann sagen, okay, komm, ist ein bisschen schräg, aber mit so einer schweren Erkrankung also, macht man keinen... Also auf jeden Fall wurden da irgendwie Leute hellhörig und dann kam ein Administrator aus dem Forum auf die Idee, mal meine IP-Adresse zu checken. Ja? Mhm. Und da kam natürlich raus, die IP-Adresse befindet sich in Baden-Württemberg. Ortschaft kann man ja auch relativ eingrenzen. Ist da, gab es da Konsequenzen? Natürlich, ja. Also die haben mich dann, die Forums-User, die anderen, mit denen ich in Kontakt war, die haben mich natürlich in der Luft zerrissen, ja, wie ich denn sowas machen könnte, die Leute an der Nase herumführen und ob ich eine multiple Persönlichkeit sei und so weiter. Ja. Bist du aber nicht, du bist eigentlich eine ganz normale Frau, die sich ein bisschen schöner lackieren möchte. Ja, vielleicht, weil ich das eben selber schon irgendwie so intus habe, diese Lüge. Ja. Vielleicht bin ich doch eine multiple Persönlichkeit. Ach Quatsch, nein, das glaube ich nicht. Hast du Kinder? Nein. Nee. Wäre nicht jetzt, du bist jetzt im zarten Alter von 51, habe ich gesagt, wäre das nicht eine gute Zeit zu sagen, nun habe ich genug gelogen, die nächsten 50 Jahre werden ehrlich gelebt? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendjemand kennenlerne, einen Menschen, dem gegenüber bin ich ehrlich. Sehr gut. Es ist halt das Problem, ich habe ja noch einen sogenannten Stamm. Ich weiß. Das kann ich unmöglich bringen. Na gut, also wir können ja so vereinbaren. Immerhin war das ja schon ein erster Schritt, dass du hier angerufen hast und hast dich geoutet. Ja. Ist ja ein großer Schritt für dich wahrscheinlich. Ja, klar. Ja. So, und ab heute vereinbaren wir, immer wenn du jemanden Neuen kennenlernst, kommt die ganz normale Geschichte, wo du herkommst aus Hohenlohe. Ja. Und hast Justizfachangestellte gelernt. Fachwirt, oder? Fachwirt, genau. Was ja alles beides auch ausgesprochen gut ist, dafür muss man sich ja nicht schämen und da kann man auch stolz drauf sein. Ja, ja. Hohenlohe ist ja viel schöner als manch ein Ort in Kanada. Ja, gut. Ja? Mhm. Du bist schon eine Jacke Nummer. Ja, also es ist schon, es kommt ja noch dazu, also die Leute sagen zu mir Brigitte, nicht Brigitte, sondern ich höre auch, als dein Redakteur vorher angerufen hat und immer gesagt hat Brigitte, da habe ich gar nicht immer gleich gecheckt, weil ich reagiere da schon gar nicht. Aber dein Partner sagt doch Brigitte zu dir. Nein, der sagt auch Brigitte. Der sagt auch Brigitte. Ja, meine Mutter sagt das auch, also das ist, ja. Irre, wie sich so eine Lüge über Jahrzehnte verselbstständigen kann, dass du manchmal selbst dran glaubst. Ne? Ja, ja. Ich komme ja aus Kanada. Ne? Dass du sowas schon mal gedacht hast. Ja, genau, ne? Ja. Aber Mensch, nach so vielen Jahren Kanada, fahr doch mal hin. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Naja, aber es gibt so viele billige Flüge im Moment. Mhm. Mach mal. Ja, das müsste ich schon, ja. Mhm. Also Brigitte, wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ja. Ich hoffe, dass du sie auch hältst. Mal gucken. Ich kann es ja leider nicht prüfen. Ja, okay, Gott sei Dank. Alles Gute wünsche ich dir und schön, danke, dass du angerufen hast. Mhm. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute heißt, in mir täuschen sich alle. Ich möchte gerne sprechen mit Menschen, die eine große Lebenslüge mit sich herumtragen, so wie wir es gerade gehört haben, vielleicht eine noch größere, die eine Rolle spielen, oder vielleicht auch mit Leuten, die sagen, dass sie verkannt werden, dass die Leute sie ganz anders sehen, als ihr in Wirklichkeit seid, aus welchem Grund auch immer. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Mary. Mary ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. In dir täuschen sich auch alle? Ja, in mir täuschen sich auch alle. Was heißt alle? Seit 2,5 Jahren täuschen sich alle in mir, weil ich sehr traurig bin. Ich habe vor 2,5 Jahren meinen Mann verloren, ganz plötzlich, und kann mit dieser Trauer einfach nicht umgehen. Ich trage aber diese Trauer hier in meinen Räumen aus. Und wenn ich rausgehe, ich habe einen kleinen Hund mir angeschafft, und dann gehe ich irgendwie, so sprechen mich die Nachbarn schon an, wenn ich dich da so gelaufen sehe, du hast so einen Schwung in dir, und da wird man richtig neidisch, aber eigentlich möchte ich schleichen und lass den Kopf hängen. Und also wie es tief drin in dir aussieht, sieht niemand, wenn du rausgehst. Ja, genau. Das passiert, die Trauer, die Traurigkeit passiert nur in der Wohnung. Ja. Oder wenn ich Frauen treffe, zum Beispiel auf dem Friedhof habe ich mehrere Frauen kennengelernt, die das gleiche Schicksal haben, von denen ich weiß, die verstehen mich. Mhm. Mit denen kann ich mich auch austauschen. Mhm. Aber sonst bin ich einfach nur fröhlich, lustig. Ich kann auch Scherze machen. Ich stehe dann da mit ein paar Frauen, mit ihren Hunden, wir reden, und dann trennen wir uns, haben furchtbar gelacht, und dann gehe ich nach Hause und denke oft... Wie ist denn das dann zu Hause? Wie verhältst du dich zu Hause? Was machst du? Ich weine. Ich weine eigentlich schon, wenn ich nach Hause gehe. Im Sommer war das super, da trug ich immer eine Sonnenbrille, und keiner sah das, dass ich geweint hatte, und jetzt habe ich Probleme mit. Also dann reiße ich mich schon zusammen und... Und du weinst immer, wenn du nach Hause kommst? Ja, fast. Und wie lange weinst du dann, wenn du zu Hause bist? Ja, das kommt drauf an. Also du weinst jeden Tag auf jeden Fall? Ja. Kann man das sagen, jeden Tag? Ja, ja. Ja, jeden Tag. Dein nahes Umfeld, zum Beispiel hast du Kinder? Ich habe eine Tochter, aber die wohnt in Bayern. Und die ist natürlich dann auch traurig, wenn ich weine und wenn ich ihr sage, wie unglücklich ich bin. Also und so habe ich mir auch schon angewöhnt, auch ihr gegenüber nicht mehr zu zeigen, wie traurig ich bin. Weil ich nicht möchte, dass sie dann so hilflos ist. Weil sie kann mir ja auch nicht helfen. Mein Mann kann mir ja keinen wiedergeben. Niemand sonst, außer diesen Frauen, die du auf dem Friedhof triffst, niemand sonst weiß, dass du traurig bist? Nein. Warum versteckst du das so? Nee, kann ich nicht sagen. Ich mag es nicht, dass man mich bedauert. Ich möchte einfach nicht bedauert werden. Gut, zwischen bedauert werden, dass man den Eindruck erweckt, dass man bedauert wird und ganz fröhlich durch die Welt tanzen, da sind ja noch Welten. Du könntest ja einfach auch ernst rausgehen. Ja, das kann ich nicht. Ich bin von Natur aus ein positiver Mensch. Mhm. Und war früher, mein Mann und ich, wir waren 39 Jahre verheiratet, und wir haben jeden Tag gelacht. Wir haben nur gelacht. Unser Leben war einfach toll. Und ehrlich, all die Ehejahre habt ihr so viel gelacht? Ja, wir haben immer gelacht. Super. Wir haben uns auch gestritten. Ja gut, aber dann auch wieder gelacht. Ja, und ich habe damals schon oft deine Sendung gesehen und habe immer fasziniert hingehorcht. Ich habe gedacht, mein Gott, was gibt es alles für traurige Schicksale, und wie ist das bloß möglich? Mhm. Weil ich hätte das ja nicht. Und ich bin so ein Typ, ich greife immer alles an. Ich versuche immer alles zu regeln, und ich versuche immer anderen Menschen zu helfen, schon früher. Was ja auch ein guter Charakterzug ist, finde ich. Aber dabei darf man selbst natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Ja, ich liebe mich nicht selbst. An was, wenn ich fragen darf, an was ist dein Mann gestorben? Mein Mann hatte eine Lungenembolie. Er hat vorher schon, wir sind immer joggen gewesen, konnte er plötzlich nicht mehr atmen. Und er wollte aber nicht zum Arzt, wie die Männer das ja oft machen. Mhm. Und nö, das kriege ich schon hin, das ist nichts Schlimmes. Ja, und dann hatte Werder gegen Bayern gespielt an dem Sonnabend und er lacht hier noch und springt rum und oh, ich muss das nochmal schnell sehen im Fernsehen und freute sich und auf einmal griff er sich mit den Händen ans Gesicht. Ich dachte erst noch, was denn nun los, macht er einen Sitz, weil wir auf ihn rumgealbert haben. Mhm. Und dann bricht er vor meinem Bett zusammen und ja, und ich habe ja noch nie jemanden sterben gesehen. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass er stirbt, weil das war sowas von fern. Und als er da den letzten Atem ausstieg, habe ich gesagt, na bitte, das geht doch, jetzt atmest du wieder. Und ja, und dann kamen auch schon die Rettungsärzte. Aber die hast du dann doch benachrichtigt, weil es dir doch... Die hatte ich benachrichtigt, sofort. Schlimm vorkam. Als er zusammenbrach. Hm. Aber er rührte sich schon nicht mehr, sagte auch nichts mehr. Und dann saß ich im Nebenzimmer und nach kurzer Zeit kamen die dann auch. Und als sie mir sagten, mein Mann ist tot, da hatte ich solch einen Schock gekriegt. Ich konnte überhaupt nicht mehr reden, meine Zunge klebte am Gaumen. Mhm. Und durch diesen Schock war ich geschützt. Mhm. Ich nahm das alles ganz lässig. Mhm. Ja, ich fing auch ziemlich schnell an, seine Kleidung aus dem Kleiderschrank zu entfernen. Ja. Der Schock verändert einen unter Umständen für eine Weile. Ja, wahnsinnig. Aber dann, wenn der Schock nachlässt, ja, dann trifft es einen umso stärker. Ja, da war ich furchtbar fertig. Ich fuhr immer zum Friedhof und habe immer nur gedacht, mein Gott, wenn du wüsstest, dass du tot bist. Weil das war einfach so fern. Mhm. Und dann habe ich, das ist wahrscheinlich wieder ein Thema für dich, habe ich ein Medium gesucht. Mhm. Ich habe vorher hätte keiner mir erzählen dürfen, Medium. Und dann habe ich gedacht, oh nee. Gott, der sieht ja normal aus, aber irgendwie spinnt er doch, denn sowas gibt's gar nicht. Aber da wusste ich, mein Gott, mein Mann, der so lustig war, der kann nicht tot sein. Und du da hast muss es noch was geben. Und du hast ein Medium aufgesucht, also ein Mensch, eine Frau, der vorgibt, mit Toten kommunizieren zu können. Genau, und ich sage dir eins, Domian, und du wirst mich jetzt vielleicht auch für verrückt erklären, aber das ist wahr, die leben weiter. Diese Frau kannte nur von mir, dass mein Mann gestorben war. Mhm. Mehr habe ich ihr nicht erzählt, obwohl ich sonst eigentlich eine Sabbelstrippe bin, aber da war ich richtig still. Mhm. Und er hat die Sachen gesagt, die nur mein Mann wissen konnte. Was war das Beeindruckendste für dich, was sie über euch oder deinen Mann gesagt hat, was sie wirklich nicht wissen konnte? Ja, das war ganz zum Schluss. Also ich war inzwischen dreimal bei ihr und in diesem Jahr im Mai war ich auch bei ihr. Und ich war mit einer Nachbarin nach München gefahren und diese Nachbarin bat mich um Kleidung für ihren Bruder, weil der so wenig Zeug hatte. Hm. Und dann hatte ich Kleidung rausgesucht von meinem Mann. Mhm. Und mein Mann liebte eine braune Samtfliege. Mhm. Und die habe ich dann gestreichelt und habe gesagt, nee, dich lasse ich hier. Mhm. So. Und dann bin ich nach München gefahren und die Fliege, die habe ich total vergessen. Mhm. Und als ich beim Medium saß mit meiner Tochter, wir duzen uns inzwischen, dieses Medium und ich, da sagt sie zu mir, du Mary, dein Mann zeigt mir gerade eine Fliege. Und ich dachte erst an Fliegen, die in der Luft fliegen. Und plötzlich fiel mir ein, die Fliege. Und da sagt sie schon, er war dabei. Und da denke ich, mein Gott. Da hast du aber wieder einen Schock gekriegt wahrscheinlich, ne? Ja, oder? Und sie sagt so viele Dinge, auch sie hat ihn beschrieben, die ihn ja überhaupt nicht kannte, wie lustig er ist. Was hat er dir denn ausrichten lassen über das Medium? Er hat mir als erstes versuchen sie ja, uns klarzumachen, dass sie noch leben, dass es ihm gut geht, dass er fröhlich ist und ne, er möchte nicht, dass ich traurig bin, das ist ja auch ganz klar. Ich meine, das sind so allgemeine Sätze, die kann man auch noch abhaken. Ja. Aber dann hat er mir seine Krankheit beschrieben. Er hat mir auch gesagt, dass er nicht hätte gerettet werden können, weil ich habe oft so, ich rede ja auch mit der Luft, ich sehe ihn ja nicht, diese Gabe habe ich ja nicht. Mhm. Aber ich vertraue ihm einfach daran, dass er hier viel mitkriegt. Und dann sagt er so Sachen wie zum Beispiel, mir ist mal eine Gardinenstange runtergefallen hier im Schlafzimmer. Mhm. Die habe ich selbst, ich hatte die Gardine abgenommen, da ist sie abgebrochen und dann habe ich versucht, den Haken erst zu kleben, weil ich mit der Bohrmaschine nicht umgehen konnte. Und das hat er angesprochen, dieses... Ja, und dann nachts lag ich hier und auf einmal um 3 Uhr fiel diese Stange runter mit einem unheimlichen Getöse. Und ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Sag mal, Mary, was sagt er denn dazu, dass du dich so verstellst? Ja, er möchte das nicht. Er möchte auch nicht, dass ich alleine bleibe. Mhm. Aber... Also, lassen wir mal so die Story mit den Medien da stehen. Für dich ist das eine gute Sache. Du sagst, dass es dir gut tut. Und ja, ich tue mir da richtig krass. Ja, so das, nur das zählt ja auch. Aber du hast gerade am Anfang was Interessantes gesagt. Wenn ich da auf dem Friedhof bin und die Frauen, die auch ihre Männer verloren haben, mit denen kann ich ganz offen reden. Ja. Wäre für dich eine Trauergruppe etwas? Ich bin schon mal hier zu einem Treffen gegangen, einem Hospiztreffen, so nannte sich das, wo auch viele Menschen kamen, die ebenfalls traurig sind, aber nein, das gibt mir nichts. Das gibt ja nichts. Gut, da muss es ein anderer Weg sein. Ich glaube nur, dass du dieses Ritual, was sich jetzt in den letzten zwei Jahren da ergeben hat, in der Wohnung weinen und draußen fröhlich sein, das musst du aufbrechen. Weil ich glaube, dass das letztendlich auch deine Grundtrauerbewältigung hemmt. Das tut dir nicht gut. Ich bin ganz sicher, dass es dir nicht gut tut, weil du dich draußen verstellen musst und dann kanalisiert sich das alles in die Wohnung hinein. Irgendwie drehst du dich mit der Trauer im Kreis. Irgendwas muss passieren. Ja, aber das ist nicht so einfach. Therapeut, Einzelgespräch, wäre das was für dich? Ja, vielleicht. Vielleicht. Wollen wir dich mal beraten im Hintergrund? Ja, das wäre nett. Das machen wir. Das machen wir sehr gerne, Mary. Meine, also, das finde ich sympathisch. Meine Kollegin und nette Psychologin Anja ist heute hier. Ja. Wenn du jetzt gleich auflegst, ruft Anja dich an. Ja, ich danke dir, Domian. Und ich würde, jetzt warst du ja auch so ganz locker und fröhlich. Ja, genau. Ich hoffe nicht, dass du gleich anfängst zu weinen, wenn wir aufhören zu sprechen. Nö, weiß ich noch nicht. Ja. Dieses muss aufgebrochen werden, wirklich. Ich glaube, ja, es wird dir besser gehen, und wenn dein Mann das zu dir auch sagt, bist du ja eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, stimmt. Mhm. So, meine Liebe, Mary. Ja, ich danke dir, Domian, für das Gespräch. Gerne. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Mach ich. Alles Gute. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Apropos Medium. Habt ihr am Samstag RTL geguckt, 19 Uhr, das Medium? Das war der absolute Schrott. Ich habe eigentlich noch keinen größeren Schrott im Fernsehen gesehen, wie das, was da gezeigt wurde. Können wir vielleicht die Tage mal drüber diskutieren, wer das von euch auch gesehen hat. Heute passt es ja nicht so gut ins Thema, aber mir fällt es gerade ein, wo ich das Wort Medium höre. Mein Gott, und ich wundere mich so sehr, dass Frau Barschel, die Frau des ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, dass die sich auf so einen Schwachsinn einlässt. Ich verstehe es nicht. Na, wie auch immer. Ich muss es vielleicht auch nicht verstehen. Hier ist Conny, und Conny ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Conny. Hallo. Hallo, Conny. In mir täuschen sich alle, heißt unser Thema. Genau. Und du hast angerufen. Ja, erst habe ich eine E-Mail geschrieben und dann habe ich angerufen. Genau. Ja. Was ist denn da los bei dir? Ja, also ich muss weiter ausholen. Also ich habe das als, beim E-Mail-Titel habe ich geschrieben, es könnte eigentlich so ein Buchtitel von mir sein. Mhm. Angefangen hat, ich bin mit 6 Jahren, hat es angefangen, sexuell missbraucht worden. Mhm. Und von wem? Von meinem Großvater. Und mit 13 habe ich es meiner Familie gesagt. Ach, das ging über so viele Jahre. Ja. Und ja, also das Erste, was meine Mutter gesagt hat, also es war auch nicht so, dass man ihn angenommen wird, sondern das Erste, was sie gesagt hat, das bleibt unser Geheimnis. Das hat sie gesagt, sie war nicht entsetzt. Ich denke, sie hat es geahnt, weil sie selber von ihm missbraucht worden. War das ihr Vater? Ja. Mhm. Und er wird bis heute geschützt von der gesamten Familie. Er lebt noch. Er lebt noch. Mhm. Und ja, es ist einfach, also die ganze Familie denkt, ich bin jetzt der Rebell, weil ich einen tollen Mann habe, der eine tolle Arbeit hat, und ich distanziere mich von ihnen, weil sie weniger Geld haben und so. Mhm. Dass ich mich distanziere, weil ich einfach sage, ich setze mich mit einem Kinderständer nicht an einen Tisch. Mhm. Das versteht keiner, beziehungsweise es weiß keiner. Also meine Mutter. Also deine Mutter weiß es, wer in der ist es eine große Familie bei euch? Oh ja, es ist also keine kleine. Mhm. Wie viele Geschwister hast du noch? Also ich habe einen Bruder, der ist leider auch weiß und toleriert. Der ist leider weiß, hast du? Ja, also der ist halt weiß, aber toleriert. Also toleriert im Sinne, dass der Vater das gemacht hat und er hält den Mund. Er schützt den Vater sozusagen. Er schützt den Großvater, genau. Den Großvater, und, ja. Mhm. Genau, und geht auch auf Hochzeiten und setzt sich mit denen an den Tisch. Und dann wird mir aber auch von den Augen gelegt, Familienfotos, wo alle glücklich ihn umarmen. Und der arme alte Mann. Worin besteht jetzt in deinem Fall, in deinem Verhalten die Täuschung? Die gute Miene zum bösen Spiel. Also es ist halt einfach so, dass ich irgendwann aufgehört habe zu kämpfen, dass man sagt, also ich wollte nie Mitleid. Aber du hast dich auch nicht distanziert von der Familie. Doch. Jetzt schon. Also es ist eigentlich seit einem Jahr, hat mein Bruder geheiratet und da war er auch wieder eingeladen. Aber da machst du doch auch nicht mehr so gut, auch keine gute Miene mehr zum bösen Spiel. Indem du dich entziehst, beziehst du ja auch in gewisser Weise Stellung. Ja, aber ich habe immer noch nicht Farbe bekannt, warum. Also ich habe immer das Gefühl... Jetzt verstehe ich. Also die anderen Familienmitglieder, die wissen überhaupt nicht, warum du dich so komisch verhältst. Genau. Und die denken vielleicht, dass du, weil du gut verdienst oder dass der Mann einen guten Job hat, dass du ein bisschen eingebildet und hochnäsig bist. Genau. Und deshalb mit denen nichts zu tun haben möchtest. Aber die wissen nicht den wirklichen Grund, außer der Bruder und die Mutter. Genau. Aha. Was ist mit der Oma? Die ist vor 5 Jahren verstorben. Glaubst du oder weißt du, dass sie es auch wusste? Ich denke. Also, hast du denn jetzt im Erwachsenenalter mit deiner Mutter nochmal gesprochen, warum sie ihn schützt? Weil sie ihn liebt. Also, das heißt, du hast mit ihr gesprochen? Es gibt oft Diskussionen über dieses Thema, weil ich halt auch mich von meiner Mutter schon distanziere und einfach auch die Nähe, also mir tut die Nähe nicht mehr gut. Also man kennt das ja, so mal vorbeikommen, Kaffee trinken und so, das tut ja eigentlich gut. Mir tut es nicht mehr gut. Es ist bloß blöd, ich habe einen 8-jährigen Sohn, der natürlich gern zur Oma geht. Ja. Und da kann man steckt dann halt einfach irgendwo drin, weil man ja irgendwas aufrechterhalten hat, was nicht existiert. Eigentlich hättest du einen radikalen Strich setzen müssen. Das sagen mir so viele, aber man hat halt einfach Angst. Also vor was? Also ich denke, man kann halt einfach, wie man es halt so oft sieht, diese komplette Mutterliebe, die man ja als Kind empfindet, die kann man nicht löschen. Also es gibt keinen Knopf dafür, dass man das einfach löschen kann. Und aber es würde dir nichts ausmachen, komplett mit dem Großvater zu brechen. Das ist eigentlich mit der Beerdigung von der Oma passiert. Der hatte ich muss ich das nochmal fragen, das ist ja äußerst gravierend. Der hat dich im Alter von 6 bis 13 Jahren sexuell missbraucht. Ja. Der eigene Großvater hat dich vergewaltigt. Unter anderem. Und also sexuelle Aktionen sind stattgefunden. Ja. Ungeheuerlich ist das ja. Und die Mutter wusste es und hat dich nicht gerettet. Nee, genau. Also du hast es mit 13 der Mutter gesagt. Ja, da gab es einen Knackpunkt. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Also es gibt sowas wie Naturspielplatz hier, wo ich wohne. Damals hieß es Bowie. Und da gab es das damals schon, also es ist ja jetzt dann schon 17 Jahre fast zurück, gab es damals, kamen zivile Polizisten und haben die Mädchen aufgeklärt, dass man sprechen muss. Ach so. Wie super, das gab es damals schon. Ja, das genau. Und da wurde dir auch klar, was da abgeht, die ganze Zeit. Genau, dass dieses vermeintliche Geheimnis, weil mein Großvater hat mir immer das erklärt, das machen alle Großväter so. Und du darfst nicht drüber sprechen. Und genau, sonst kommt mein Vater ins Gefängnis. Mhm. Also ganz wirre Geschichten, die aber im Kopf einfach hängen bleiben. Ja, und einem Kind Angst machen natürlich. Genau. Ja. Und ja, man würde mich dann nicht mehr lieben und das muss ein Geheimnis bleiben und das machen alle so. Mhm. Und ich wollte damals nie Kinder. Aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe oder mir so dachte, dann macht das ja mein Papa mit meinem Kind auch. Wie Wahnsinn. Aber dann hat er es... Wie kam es, dass er dann von dir abgelassen hat mit 13? Wir sind nach Chemnitz, also ich bin in Chemnitz geboren und wir sind dann weggezogen. Ach so, durch die räumliche Trennung. Und dann hast du es deiner Mutter gesagt, nachdem die Polizisten dir so Mut gemacht haben, kann man ja vielleicht sagen. Ja, wobei ich da auch wiederum Angst hatte, weil eine Freundin, der war es der Stiefvater und ich habe die Freundin seitdem nicht mehr gesehen. Die ist aus der Familie gekommen, in eine Pflegefamilie. Und ja, ich hatte da einfach irgendwo Angst. Kann man ja auch verstehen, wenn man sich in so ein Kind hineinversetzt, dass das Kind Angst hat. Ist ja völlig klar. Genau. Aber umso schlimmer finde ich wirklich, auch als Außenstehender muss ich das nochmal sagen, das Verhalten deiner Mutter. Auch wenn man es vielleicht damit erklären kann, dass sie selbst ein Opfer ist. Ja, Aber ja, es gibt aber ja andere auch noch, die schweigen. Also die Tante weiß es auch. Also es bin nicht nur ich in der Familie, es ist meine Cousine auch. Sie ist auch missbraucht worden. Da ist die Ausrede da, meine Tante hat einen Alkoholiker als Mann. Mhm. Er würde ihn umbringen. Er würde was? Er würde ihn umbringen. Ja. Also so denke ich auch. Also es würde zumindest eine Eskalation geben, vor die jeder Angst hat. Dein Partner, weiß der Bescheid? Ja, unfreiwillig. Also, warum unfreiwillig? Ja, weil dieses darüber reden, das funktioniert ja eigentlich so nicht wirklich. Ja, ich denke, das ist zum einen ist eine Schamgrenze und ich kann halt über Einzelteile nicht erzählen. Mhm. Aber ich träume und ich erzähle. Warst du denn schon mal in einer Therapie? Also so richtig nicht, weil ich einfach davor Angst hatte. Ich war beim Psychologen. Ja. Ich habe ihm das erzählt und er versuchte natürlich, so dieses alles, was in mir ist, herauszuholen. Mhm. Und ich habe halt einfach diese Sprechblockade. Also ich kann einen gewissen Teil erzählen. Mhm. Und irgendwo ist gut. Also es ist noch viel mehr passiert, als ich erzählen kann. Aber weißt du, ein erfahrener Psychologe oder ein erfahrener Therapeut oder ein erfahrener Arzt muss das auch sofort wahrnehmen und dann den Patienten in Ruhe lassen. Erstmal. Genau, das genau. Finde ich. Und, ja, genau. Aber um es mal förmlich auszudrücken, um die Nuss zu knacken, dass es vielleicht mir auch in der Nacht besser geht. Mhm. Also ich leide eigentlich schon seit Jahren unter Schlafmangel, weil halt einfach in der Nacht die Vergangenheit wiederkommt. Mhm. Und ganz schlimm ist es, seitdem, dass mein Sohn so das Alter hat, wo es bei mir angefangen hat. Mhm. Also du Angst hast, dass er eventuell auch Opfer werden könnte, von wem auch immer. Genau. Mhm. Das ist einfach. Hast du denn nach diesen schlimmen Jahren, die du als Kind hast, aushalten müssen und aufgrund dessen, dass du es nie hast richtig aufarbeiten können, hast du Spaß an der Sexualität mit deinem Partner? Teils, teils. Also es gibt Situationen, wenn ich irgendwas über genau solchen Geschichten gelesen habe oder gerade im Fernsehen läuft, ziehe ich mich schon zurück, weil es dann wieder aktuell im Kopf ist. Mhm. Also es ist schon eine verzwickte Situation. Zum einen würde ich dir wirklich sehr dringend raten, dass du doch mal den Schritt angehst zu einem guten Therapeuten oder einer Therapeutin, wenn dir das angenehmer ist, mit einer Frau das vielleicht zu besprechen. Zum anderen müsstest du da auch noch mehr, ich meine, du machst es ja schon irgendwie intuitiv richtig, du entziehst dich ja der Familie. Vielleicht tut es dir gut, es noch mehr zu machen. Ich sehe allerdings auch das Problem mit dem Kind, weil das Kind will natürlich die Oma sehen. Genau. Mhm. Also mein Mann, der ist in der Automobilbranche tätig. Mhm. Und ich bin eigentlich so der treibende Kerl, dass wir in die Staaten gehen. Aber ich glaube, ich war jetzt schon ein paar Mal in den Staaten. Das wäre natürlich genial, dann seid ihr weg. Mhm. Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so dieser innere Bruch, dass man dann halt einfach sagt, okay. Stimmt, das wäre ein geschickter Schachzug. Ja. Genau. Mhm. Das ist halt einfach so, ja. Conny, aber ich möchte trotzdem, dass meine Psychologin dich noch mal ein bisschen aufklärt in Sachen Therapie. Dann könntest du jetzt mit ihr noch ein Gespräch führen und dir das einfach mal notieren und gegebenenfalls dann irgendwann vielleicht auch anwenden, die Infos. Mhm. Ja? Ja, gern. Also, danke für den Mut und die Offenheit, dass du hier gesprochen hast. Das fällt dir sicherlich auch nicht so einfach und so leicht. Nein, aber es tut gut. Ja? Ja, natürlich. Also das Reden tut schon gut, weil man ja doch irgendwo anonym ist und irgendwo reden kann. Mhm. Und einfach vielleicht auch irgendwelchen Menschen da draußen, die wir Augen öffnet, dass halt einfach man irgendwann mal das so erkennen muss, dass auch nicht die Familie die heile Welt ist, nur weil es so sein soll. Mhm. Ja, und ein großer Appell an die Mütter, wenn die Mütter etwas registrieren, dass sie sofort Alarm schlagen. Und sich auf die Seite der Kinder schlagen. Ne? Das, das finde ich sehr wichtig. Ja, also das passiert viel zu selten. Mhm. So lieb. Aber ich bin ja schon mal froh, dass damals so ein gesellschaftlicher Prozess schon im Gange war, dass die Polizei euch da aufgeklärt hat. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Das war vor 30 Jahren nicht der Fall. Da haben die armen Menschen das alles ertragen müssen. Und ja. So, liebe Conny, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Heute heißt unser Thema, in mir täuschen sich alle und ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine Rolle spielen, die etwas verheimlichen, die eine Lebenslüge haben, vielleicht auch die eine Krankheit haben und das nicht ihrem nächsten Umfeld sagen wollen Oder auch mit Menschen, die, ja, die sich verkannt fühlen und deshalb sagen, in mir täuschen sich alle. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. 1.34 Uhr übrigens, das mal zwischendurch bemerkt. Und hier ist Lulu und Lulu ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Lulu. Warum täuschen sich in dir alle? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich bin Studentin für den öffentlichen Dienst. Studentin, ja. Mhm, genau. Was, Studentin für den öffentlichen Dienst? Ja, genau. Die stellen einen ein, damit man Rechtswissenschaften für die studiert und nachher für die arbeitet. Ach, wusste ich auch noch nicht. Ja, gibt's. Und alle denken, ich bin eine super Karrierefrau, was ich überhaupt nicht bin. Also mich interessiert das Karrieremachen überhaupt nicht. Ich habe halt Bock darauf und ich habe mir das selber ausgesucht und will das gerne machen. Und bin auch relativ gut und unheimlich engagiert und ehrgeizig, aber ich bin keine Karrierefrau und ich bin auch nicht kalt, so wie alle denken, wenn man beruflich was mit mir zu tun hat. Aber das ist ein Riesenproblem. Aber du studierst das Fach auf jeden Fall? Du bummelst nicht rum, du ziehst das schon durch? Naja, ich bummel schon rum. Also ich habe deinen Kollegen schon gesagt, ich fahre schon von der Disco auch dahin. Ich gehe zwischendurch nicht schlafen. Also achso, und die anderen denken, dass du ganz brav zu Hause sitzt, deine Bücher studierst und... Genau. Also da sind zwei Seiten in dir. Nach außen die perfekt funktionierende, ehrgeizige junge Frau, die es zu was bringen möchte. Genau. Und auf der anderen Seite, die macht schon ihr Ding, aber im Grunde genommen feiert sie gerne, sie bummelt gerne, sie lässt fünfe gerade sein. Ja, genau. Ich genieße mein Leben. Ja. Ich kriege auch viel von meinen Mitmenschen halt einfach mit. Aber ich bin immer so der Meinung, ich hab mir das ausgesucht und das beschäftigt mich ja auch. Weil wenn man Rechtswissenschaften studiert, nicht aus Prestige, sondern aus Lust, dann heißt es, man muss sich mit Moral und Gesellschaft auseinandersetzen. Und das ist ein ganz extremes Thema und das tun viele nicht. Und dann verstehen die meine Leidenschaft daran einfach nicht. Aber ich verstehe jetzt wiederum nicht, wenn du sagst, ich studiere eigentlich gerne dieses Fach. Das sagst du ja. Wieso du dann nicht offen auch mit deinem Privatleben umgehst und sagst, ich studiere gerne, aber ich feiere auch gerne. Das glaubt mir keiner. Ja, dann zeigst den Leuten dann einfach mal, dass du mal verpennt morgens. Ja, aber ich gehe so ungern mit meinen Vorgesetzten feiern, weil die denken das ja auch. Ja, aber du könntest es doch ganz einfach mal erzählen und du meinst, die glauben es dann nicht, weil du immer... Nein, das ist total seltsam. Wir haben ein Projekt gehabt beispielsweise, ganz normale Hausarbeit. Wir sind fünf Leute und ich habe 99 Seiten abgegeben, weil mich das Thema interessiert hat. Das war aber eine einfache Hausarbeit. Da ist dann Stress gemacht worden, warum ich so ehrgeizig wäre und ich innerlich gedacht habe, ey, das ist doch ein super Thema. Es ging um Eingliederungshilfe für Behinderte. Mhm. Da muss man ganz viel machen, da muss Geld rein. Und mein Ehrgeiz einfach, weil ich auch eine gewisse Moralvorstellung von gewissen Dingen habe. Und es wird direkt dann so gesagt, nee, also das geht ja gar nicht. Und das ist gar nicht gewollt. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Du musst ja nicht gerade mit deinen Vorgesetzten ausgehen, aber du kannst ja mit Kollegen ausgehen, die das dann halt auch in deinem Bereich erzählen. Ne? Aber es ist ja in der Struktur des öffentlichen Dienstes so, dass man bewertet wird von seinen Vorgesetzten, die einen einfach nicht so viel mit einem zu tun hat. Weil mit meinen direkten Arbeitskollegen, die Leute, die viel mit mir zu tun haben, die kriegen da schnell raus, was ich eigentlich für ein Typ bin. Okay, dann könnte man auch sagen, dann ist es auch egal, dann sollen die glauben, was sie glauben. Du hast ja keinen Nachteil davon. Doch, definitiv. Nämlich? Durch das Beurteilungswesen hat man einen Nachteil davon. Ja, aber die beurteilen dich doch nur gut, weil du so eine strebsame junge Frau bist. Naja, man wird sozial als inkompetent beurteilt, ne? Ach so. Persönliche Eignung fürs Beamtentum ist. Verstehe ich nicht. Wenn du ordentlich deinen Beruf nachgehst und ordentlich studierst, ja, ich habe das auch immer nicht verstanden. Wirst du als sozial inkompetent abgestempelt? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Also, was macht denn soziale Kompetenz bei deinen Vorgesetzten aus? Die Sau rauslassen? Nee. Nein. Ich weiß es nicht. Also es geht zum Teil auch darum, dass ich natürlich auch ein relativ hohes Niveau mitbringe, weil ich natürlich Bock darauf habe. Und das Problem ist, dass ich teilweise dann Leute überrenne, die das Niveau nicht mitbringen. Und die dann sagen, ja Moment mal, du bist hier Beamtin und du musst dich auch wie eine Beamte verhalten, du musst hier nicht irgendwie, wer weiß, was du weißt, was sein kann? So wie du, und ich innerlich immer denke, nein, weißt du, was sein kann? So wie du jetzt gerade redest. Man könnte, glaube ich, nicht falsch liegen, wenn man sagen würde, du könntest auch einen Tick hochnäsig rüberkommen. Ich meine es nicht beleidigend, aber so wie du redest, könnte man das meinen. Nee, das ist ja das Witzige. Wenn es ums Fachliche, Sachliche, ums Funktionale geht, dann habe ich einfach eine Rolle zu erfüllen, da muss was rüberkommen, da muss ich Leistung bringen. Das ist so meine Einstellung. Ja. Das heißt aber, ich nehme auch alle mit. Also ich bin keiner, der durchrennt und sagt, ich mache hier mein Ding und ich will meine Note, sondern ich bin auch ein Teamplayer. Das heißt, wenn jemand nicht kann, dann übernehme ich seine Sachen. Okay, nochmal. Was ist soziale Kompetenz? Wie zeichnet sich die aus bei deinen Vorgesetzten? Was müsstest du da tun? Ja, das weiß ich nicht so genau. Na, dann du bist doch eine kluge Frau, dann krieg ich's raus. Die haben zu mir gesagt, ich würde zur Karriere bei Leichen gehen. Da habe ich gesagt, nein. Aber da musst du schon einen komischen Eindruck machen. Als kaltherzige Lulu. Ja, genau, die kalte. Die Meine Mutter das hören würde, die würde so lachen. Kaltherzige Lulu, genau. Und dabei bist du gar nicht kaltherzig. Nee. Du bist eine warmherzige Schmusekatze. Ja, und sensibel wie Hulle. Natürlich. Und du bist den Tränen nahe, wenn du einen Spielfilm siehst oder sowas. Ja, wirklich jetzt. Ja. Hast du einen Freund? Ja. Was sagt der denn über dein Herz? Ja, der lacht nur, weil er kennt mich ja nur von der absoluten privaten Seite. Und wenn ich von der funktionalen Seite spreche, dann schüttelt er nur mal mit dem Kopf und sagt, woher weißt du das alles? Also das ist, für ihn ist das ja keine Konkurrenz. Das ist ja das Problem, dass ich Leute spiegel. Leute, die gut sein wollen, die kommen dann nicht hinterher, auch wenn sie ganz viel lernen und dann werden sie sauer auf mich. Das ist einfach echt ein Problem. Also ist ja schwer, weil ich mich da in deinem Milieu nicht so auskenne. Du musst das natürlich, dieses irgendwie brechen. Ich weiß aber auch noch nicht, wie man das machen könnte. Irgendwie. Ja, im Moment versuche ich es mit absoluter positiver Energie. Hört sich ja total komisch an. Ja, mit sehr viel also wenn die Leute dir, Kälte vorwerfen, das kann man ja nur wirklich, dem kann man ja entgegenwirken, indem man sehr freundlich ist und sehr zuvorkommend und hilfsbereit und weiß ich was alles, damit die denken, oh, wir haben uns getäuscht, sie hat kein kaltes Herz. Ich habe aber lange überlegt, ob das nur an mir liegt, aber ich habe auch festgestellt, das hört sich jetzt komisch an, aber dass es manchmal auch eine Reflexion anderer Leute in mir ist. Also ich weiß, dass sich das seltsam anhört, aber es Wenn dir das sehr oft begegnet, muss es schon an dir liegen. Also da würde ich mir nur schon nur in diesem beruflichen Bereich. Also ich habe vorher schon eine Ausbildung gemacht, ich habe vorher schon mal studiert. Das ist nur in diesem Bereich. Also ganz komisch. Es ist ein Schlag von Menschen, den ich auch so vorher nicht kannte. Also da wird halt auch sehr auf Laufbahn getrimmt und so. Ja, natürlich, das glaube ich, ja. Also wir haben jetzt so eine Richtung gerade schon mal gesagt, die du schwenken musst. Ja. Irgendwie muss es klappen. Die positive Energie ins Universum. Du kalte Frau. Genau, ich kaltes Biest. Du kaltes Biest. Und jeder, der mich anruft und seine Hausarbeit geschrieben haben will, dem schreibe ich die ja, ne? So viel zum Sozialkompetenz sein. Das ist ja noch das Bekloppte dabei. Was meinst du, wie viel Kerle darauf auch stehen, auf so kalte Weiber? Ja, und wenn sie mich dann kennenlernen und feststellen, sind die enttäuscht. Das Sensibelchen scheiße, blöd gelaufen. Lulu, heißt du wirklich Lulu? Ja, fast, also fast. Ist mein Spitzname. Lulu, schön, dass du angerufen hast. Und gerne, ich hoffe, dass die Menschen dich jetzt ein bisschen mehr von deiner wirklichen Seite sehen demnächst. Ich hoffe auch. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist Simone, die ist auch 22. Nee, die ist 22, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Simone. In dir täuschen sich auch alle. Und du wirst uns erzählen, warum. Ja, und zwar bin ich mit meinem Freund circa 3 Jahre zusammen. Und seit circa 1 Monat habe ich mich leider prostituiert. Oh. Und aufgrund von Schulden. Also ich würde jetzt auch von mir selbst behaupten, dass ich kaufsüchtig bin. Also ich habe bei sehr vielen Versandhäusern bestellt, also alle möglichen Sachen. Klamotten vor allem, aber auch Schmuck. Hast du Schulden? Ja. Wie viel? Ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich schätze mal schon so um die 30.000. Boah, so viel? Ja, das mit 22, ne? Ja. Und wo hast du diese Schulden? Nur bei Versandhäusern? Ja, größtenteils. Ja, oft bin ich auch einfach so, dann habe ich es geschafft, einen Kredit zum Beispiel aufzunehmen, bin dann halt auch in Juwelierläden und habe mir halt dann eine schöne Kette geholt, halt nicht eine billige, die dann schon mehrere tausend gekostet hat. Es ist halt, man hat so ein Gefühl, dass man, es reicht mir nicht, wenn ich mir einmal was gönne. Ich brauche das fast jede Woche dann. Und die Banken geben dir einen Kredit noch? Ja. Wie kommt das? Ja, ich hatte einen Kredit bekommen für 20.000 oder so, ja. Na ja, gut, das ist eine hohe Summe. Ja. Welche Sicherheiten hinterlegst du denn? Ja, wir haben halt, der Vorteil ist eine Eigentumswohnung durch meine Eltern. Ach so. Mhm. Und ja, ich glaube dadurch dann, also ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, ja auf jeden Fall. Das heißt, du hast auch 1.000 Klamotten zu Hause rumliegen, die du vielleicht gar nicht benutzt oder brauchst. Ja, das ist es ja. Ich ziehe jetzt nicht wirklich die dann an. Ich kaufe die mir und fühle mich dann dadurch einfach besser. Mhm. Weil ich dann weiß, ich habe viel Auswahl und... Das heißt, es gibt durchaus Sachen, die du gar nicht trägst, aber du bist froh, dass du sie im Schrank hängen hast? Ja, genau. Geht es hauptsächlich so um Kleidung und Schmuck? Ja, hauptsächlich. Also nicht Gegenstände für die Wohnung? Nee, das gar nicht. Das interessiert mich weniger. Und halt auch Kosmetiksachen oder Haarpflegeprodukte. Vom Feinsten und Besten. Genau. Ja. Du bist 3 Jahre mit deinem Freund zusammen. Ja, genau. Und er weiß nichts davon. Er weiß auch nichts von dieser Kaufsucht. Ja, das weiß er auch nicht. Und dass ich mich prostituiert habe, auch nicht. Weil ich weiß einfach nicht. Da wollte ich gerade darauf hinaus. Also seit einem Monat arbeitest du als Prostituierte. Ja. Wo? Also ich meine, du musst mir jetzt kein Lokal nennen. In einem Lokal oder auf der Straße? Das läuft über eine Internetseite. Da hat man so ein Profil und kann gebucht werden. Ja. Das, darauf bin ich durch meine Arbeitskollegin gekommen. Die hat gemeint, sie hätte das auch mal kurz gemacht. Und man kommt ganz schnell an Geld. Und mein Freund ist das. Bist du jetzt in diesem einen Monat schon an viel Geld gekommen? Ja, also ich habe jetzt circa schon 5.000 zusammen. In einem Monat? Ja, also das ist so, man wird dann, da sind ja auch sehr wohlhabende Leute, die dann auch kommen. Also es sind jetzt nicht so dreckige Obdachlose oder so, das sind dann wirklich Geschäftsmänner teilweise. Wohin kommen die? Zu dir nach Hause oder gehst du zu denen? Meistens läuft es dann so in Hotels ab. Also da verabredet man sich und das ist jetzt auch eine Agentur, die prüft das auch alles, die Identität von den Männern. Und, aber die Agentur dann, will ja auch noch Kohle haben und dennoch bleibt so viel für dich übrig. Ja, die wollen dann immer ab 5.000 wollen die 1.000 abhaben. Was drunter ist, kann man dann selbst behalten. Da hast du aber schon kräftig gearbeitet in diesem Monat. Ja. Wie ist es dir denn dabei ergangen? Ja, nicht gut. Das ist es ja auch gerade so. Ne? Also. Was machst du so normalerweise vom Beruf? Ich bin Sekretärin in der Kanzlei. Und diesem Beruf gehst du natürlich auch noch nach. Ja, genau, so tagsüber, das ist jetzt von 8 bis 17 Uhr, bin ich dann meistens da, manchmal eine halbe Stunde länger oder kürzer und dann sage ich auch immer direkt, das steht auch in meinem Profil, bin ab 18 Uhr dann auch nur praktisch bereit und dann gehe ich schnell noch heim, mache mich frisch und sage halt dann meinem Freund, dass ich mit einer Freundin weggehe oder oft ist er dann noch nicht zu Hause und ich sage einfach, hier, ich muss wieder länger machen, wir haben so viel zu tun. Aber der muss doch innerhalb dieses Monats doch ein bisschen skeptisch geworden sein, dass du ständig irgendwie abends weg bist. Du bist doch dann länger weg auch, bis tief in die Nacht wahrscheinlich. Ja, das auch. Weil manchmal wird man für den ganzen Abend auch gebucht, aber er vertraut mir halt. Er ist halt wirklich eine gute Seele, sag ich mal. Und dann das macht einer noch mehr Kirre. Ne? Wer weiß jetzt davon? Also die Arbeitskollegin, die mir das empfohlen hat, dann weiß es meine beste Freundin und eigentlich sonst keiner mehr. Und also meine Familie nicht, meine kleine Schwester, zu der ich auch immer recht guten Draht hatte und mein Freund nicht. Mhm. Ja. Du bist dabei, dich so richtig in die Gosse reinzureiten, sage ich dir. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du betrügst deinen Freund? Ja, vor allem habe ich mir auch schon vorgenommen, irgendwann kommt es bestimmt so schon raus. Ne? Aber ich muss dich nochmal fragen, wenn man so gar nicht mit diesem Milieu vertraut ist, wie verarbeitest du das denn seelisch, jetzt schon mit so vielen Männern für Geld gearbeitet, Sex gehabt zu haben? Ja, ich habe auch, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich dusche mich manchmal schon 5-mal am Tag oder so. Mhm. Also es ist dann so ein, man fühlt sich schon eklig. Aber ich hoffe, immer mit Gummi? Ja, das schon. Mhm. Ja. Wir sind uns einig, dass da was passieren muss. Ja, nur ich frage mich ja selbst, ich habe sowas noch nie gemacht und ich bin mir jetzt auch nie fremdgegangen in den 3 Jahren oder generell bei Beziehungen, bei meinen Freunden auch davor. Ich finde, du musst so etwas von schnell und radikal die Notbremse ziehen, weil jeder Tag, den du verstreichen lässt und den du so weiterlebst, reitet dich mehr rein. Also du musst letztendlich, ich glaube, du hast nur die einzige Chance, indem du alle Karten auf den Tisch legst, dir professionelle Hilfe suchst. Das ist ja eine Suchterkrankung, die du da hast mit der Kaufsucht. Dass du dich von einem Schuldnerberater beraten lässt, dass du deinem Freund sagst, was passiert ist. Ich weiß, ich schlage dir gerade den Horror vor. Ich weiß, ich weiß. Aber nur mit so einer Radikallösung, glaube ich, hast du eine Chance, Neuanfang zu starten. Ein bisschen hier und ein bisschen da, das wird nichts. Ich glaube, dann ist er weg. Also ja, glaubst du denn, dass das sowieso nicht irgendwann auffliegt? Natürlich fliegt es auf. Nee. Und wie schlimm ist es dann für dich, wenn es auffliegt? So ist es ja in einer gewissen Weise noch erklärbar heraus aus deiner materiellen Notsituation, dass es aus Notwehr gemacht hast. Ist zwar auch kein richtiger Weg, aber so kann man es ja noch erklären. Und ich kaufe mir alte Sachen weiter. Das hört ja trotzdem nicht auf, das merke ich selbst. Ja. Also absurd eigentlich. Das heißt, du gehst auf den Strich, kommst aber auch überhaupt nicht von deinen Schulden runter, belügst deine ganzen Menschen um dich herum, deine wichtigen Menschen, deine Familie und deinen Freund, machst dir das Leben da also auch kaputt und setzt dich einer Sexualität aus, die du gar nicht haben willst. Also über kurz oder lang wirst du seelisch da auch einen Einbruch oder gar Zusammenbruch kriegen. Und dann vermute ich ja auch, man hat ja sowas im Gefühl, ich weiß nicht, 3 Jahre und er ist ja auch sehr romantisch veranlagt, dass da auch ein Heiratsantrag bald noch kommen könnte. Mann, wie furchtbar. Simone, ja, das ist ganz schlimm, was du da machst. Ganz schlimm. Ich muss es dir wirklich ganz, ganz krass sagen, ich finde es ganz schlimm, was du machst. Ich hatte halt alles im Kopf, er wünscht sich halt auch Kinder. Ich auch. Das haben wir schon so am Anfang der Beziehung. Ja, wie stehst du zu Kindern? Haben wir abgeklärt. Und da habe ich mir halt als gedacht, ja, jetzt hast du da deine, ich gucke mir die Rechnung gar nicht mehr an. Das könnten auch schon 40.000 sein. Und da denke ich mir, oh Gott, wenn man da ein Kind hat, ne, und man ist irgendwann nicht mehr da, dann hat das Kind die Schulden. Also, aber es hört nicht auf. Ja. Ganz komisch. Ja, aber du tust auch nichts dagegen. Das, was du dagegen tust, ist, du machst es noch schlimmer. Das, was du jetzt versucht hast, dagegen zu tun, nämlich indem du als Prostituierte arbeitest, machst du alles noch viel schlimmer. Du kommst deine Schulden nicht runter, du kommst in ein Lügenleben hinein und fühlst dich seelisch mies. Ja, das auch, ja. Komplett mies. Jetzt hast du einen Monat hast du dich jetzt rumgelogen da, herumgelogen mit bei deinem Freund. Ihr wohnt zusammen. Ja, und er denkt ja auch, dass jetzt im Bett bei uns auch nichts mehr läuft, dass es an meinem Stress liegt. So. Du hast keinen Bock mehr, mit dem zu schlafen, wenn du den ganzen Abend mit Männern rumgemacht hast. Ja, deswegen auch, und weil man sich denkt, ach, das ist unfair, das wird ihn bestimmt anekeln, wenn er das wüsste, und es wird mir ja genauso gehen, wenn er jetzt ein Callboy wäre. So, gutes Stichwort. Stell dir mal bitte vor, er würde das machen. Wie schlimm das für dich wäre. Na, schon. Ich glaube, so kann man sich das immer am besten vorstellen, indem man denkt, wenn der andere das täte, was ich täte. Vor allem würde ich mir denken, warum hat er nicht einfach mit mir geredet? Ja, eben. Ich meine, es ist noch nicht zu spät, Simone. Es ist noch nicht zu spät, wenn du jetzt wirklich nimm deinen ganzen Mut zusammen und leg ihm die Karten voll auf den Tisch. Sag, so und so ist die Situation, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr. Es tut mir wahnsinnig leid und ich beichte es jetzt. Ich will auch Hilfe haben, professionelle Hilfe und alles Mögliche. Aber ich sage dir jetzt alles. Dann macht die Flucht nach vorn. Man hat halt auch genug Probleme. Ne? Da ist jetzt seine Mutter vor kurzem gestorben. Ja. Und da habe ich mir halt auch gedacht, ach, der, wenn ich dann noch mit meinen 30.000 ankomme, ja, dann ist er total kaputt. Nee, so eine Rücksicht darf man da nicht nehmen. Das muss in einer guten Beziehung, muss man sich da diese Sachen offen sagen. Wozu hat man sonst eine gute Beziehung? Das ist ja Quatsch. Da muss man sich nicht gegenseitig schonen, sondern da gehört ein offenes Wort dazu. Du musst was machen. Wenn nicht was, du musst alles radikal so machen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Ja, nur wie komme ich dann von den Schulden runter? Dann gehst du zum Schuldnerberater, das sind Fachleute, die werden schon Ideen haben, wie du da, das wird schon gehen, das ist jetzt nicht ein Lebensurteil, aber du musst es auch jetzt machen, damit es nicht noch mehr wird und du dich nicht noch viel mehr verstrickst in alles, sowohl materiell als auch seelisch verstrickst. Ja. Simone, ich würde dir gerne noch auf jeden Fall eine Telefonnummer von einem Schuldnerberater an die Hand geben. Vielleicht auch noch von der Beratungsstelle, falls nötig. Suchtberatung wäre nicht schlecht, finde ich, in deinem Fall. Dafür ruft dich jetzt gleich die Anja, meine Psychologin, nochmal an. Okay, also kann ich jetzt einfach auflegen? Du legst auf und wartest, bis sie anruft. Es kann noch ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, ob sie gerade spricht, aber sie ruft dich auf jeden Fall gleich an. Okay, gut, danke schön. Toi, toi, toi. Alles Gute, Simone. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Und schon geht's weiter mit Thomas. Und Thomas ist 29. Hallo, Thomas. Hallo, Domian. Thomas, du hast uns auch zu dem Thema angerufen. Richtig, genau. Und zwar geht es darum, ich war vor 3 Jahren mit der Bundeswehr in einem Auslandseinsatz in Afghanistan. Ja. Und war dort eingesetzt als Sicherungssoldat. Wir waren dort abkommandiert, um den Bereich, um das Lager zu sichern und aufzuklären. Und haben dann eines Tages den Auftrag bekommen, einen vermeintlichen Schmugglerkonvoi aufzuklären und haben uns dann diesem Konvoi halt bis auf einige, na ich sag mal 100 Meter genähert und sollten dann halt Meldungen erstatten und wurden dann relativ schnell aber auch von den feindlichen Kräften aufgeklärt und es kam zu Kontakt. Aufgeklärt? Was heißt aufgeklärt? Wir wurden gesehen. Ja. Ach so. Wir wurden gesehen und man hat uns dann registriert und hat sich dann auf uns zubewegt. Ja. Und wir haben halt gesehen, dass diese Kräfte bewaffnet waren und haben sie dann mehrfach aufgefordert, dann halt eben auch stehen zu bleiben und die Waffen niederzulegen und sind weiter auf uns zugekommen, haben das Feuer auf uns eröffnet. Die haben zuerst geschossen. Absolut richtig. Ja. Und wir haben dann das Feuer erwidert und das war ein relativ kurzes Feuergefecht. Ich sage mal, es waren drei bis vier Minuten ungefähr. Mhm. Und diese ganze Geschichte ist auf unserer Seite verlustfrei ausgegangen. Auf der anderen Seite hatten wir 100% Trefferquote. Das heißt, wie viele Leute sind erschossen worden? Das waren sieben Männer. Und die sind verstorben, die waren tot? Die sind entweder direkt getötet worden oder im Laufe der Verletzungen, ja. Mhm. Wie ging es dann weiter? Wir haben dann gemeldet, das Feuergefecht, es wurde vorher schon Verstärkung beordert und die Verstärkung kam dann, als es gelaufen war und wir wurden sofort abgezogen, wurden zurück ins Lager berufen und wurden auch sofort auf die Seite genommen von Vorgesetzten und haben die Vorgesetzten gesagt, dass ihr richtig euch verhalten habt? Das steht erstmal nicht zur Diskussion. Es wurde erstmal en Detail berichtet, jeder Einzelne für sich genaue, präzise Beschreibung der Situation. Was haben wir gemacht? Wie hat sich die andere Seite verhalten? Ja, und ja. Daraus wird dann halt analysiert, ob wir uns richtig verhalten haben. Du heißt ja die Sendung, in mir täuschen sich alle. Inwiefern täuschen sich in dir alle? Indem es keiner weiß. Ich bin aus diesem Einsatz zurückgekehrt und habe von diesem Vorfall niemandem etwas erzählt. Durftest du das nicht erzählen? Eine gewisse Zeit lang durfte ich es nicht erzählen, während meiner aktiven Zeit. Jetzt ist es aber so, dass ich mittlerweile seit einem Jahr nicht mehr Soldat bin und ich es theoretisch jetzt erzählen könnte. Aber du tust es nicht? Nee, weil ich einfach die Reaktion nicht abschätzen kann und weil ich einfach die Angst auch vor diesen Reaktionen habe, wie die Leute auf mich reagieren, wenn sie wissen, dass ich Menschen getötet habe. Ja. Denn du hast auch geschossen und wahrscheinlich wirst du auch mindestens einen von den Betroffenen getötet haben. Ich vermute, dass es mindestens zwei bis drei waren, die ich in der Optik hatte und die ich dort bekämpft habe, ja. Nun war es ja so, wie du es gerade geschildert hast, auch eine Notwehrsituation, weil die zuerst geschossen haben, zum einen. Zum anderen ist es ja nur auch, dass so schlimm es ist, sage ich als Kriegsdienstverweigerer, muss man es ja auch so sehen, dass nur das Handwerk des Soldaten, dass er in einer solchen Situation sich dann auch so verhält. Weiß dein ganz enges Umfeld, auch deine Eltern, ich weiß nicht, hast du eine Freundin? Ja. Die weiß es auch nicht. Belastet dich das, dass du darüber so schweigen musst? Ich habe am Anfang der Zeit nach dem Einsatz habe ich diese ganze Sache. Ich habe lange gebraucht, um das für mich erstmal zu klären und auch mit der psychologischen Nachbetreuung und allem, was danach kommt, wurde es natürlich immer wieder aufgerissen und es kam nicht zur Ruhe und ich wollte einfach nicht, dass dann noch die Leute, die drumherum stehen, auch nochmal 1000 Fragen stellen und dass man das immer wieder erklären muss und erzählen muss. Hast du denn für dich ein schlechtes Gewissen oder sagst du, das musste ich so machen und so ist halt Krieg oder kriegsähnliche Umstände? Ich habe damals diese Situation aus allen Winkeln beleuchtet und habe auch mit den Kameraden, die damals bei mir waren und die neben mir standen, haben wir das nächtelang durchgekaut und haben gesagt, Mensch, was hätten wir tun können? Und wir waren sogar so weit und haben das Wörterbuch angezweifelt. Also hast du ein schlechtes Gewissen oder nicht? Heute nicht mehr. Heute betrachte ich das ganz kalt und ganz nüchtern und sage, das war die Situation, er oder ich, und ich war der Schnellere. Dann finde ich, Thomas, dass du das auch deinem Umfeld zumuten musst. Finde ich. So ist es nun mal. Und wenn, vor allen Dingen, wenn du eine klare Haltung gefunden hast, ist es ja umso einfacher für dich, als wenn du jetzt selbst mit dir im Gericht liegen würdest. Ich finde es nur wirklich auch, mich würde es auch bedrücken in deiner Lage, wenn ich so meinen allernächsten Menschen um mich herum das nicht erzählen würde, weil das gehört einfach zu deinem Leben dazu. Das war ja ein gravierender Vorfall in deinem Leben. Ja, ich habe einfach nur die Sorge, dass die Leute mich nicht mehr so sehen, wie sie mich kannten, und dass die Leute mich anders sehen und ja, dass aber sie mir immer mal wieder einen blöden Scheiß sagen würden, ja, du hast ja schon mal einen umgebracht oder... Glaube ich nicht, aber du warst nun mal Soldat und dann musst du auch dazu stehen, was du gemacht hast. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Thomas, die Sendung ist rum. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. In der Technik, Volker Thake, bis morgen.